Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Facebook macht unglücklich. Das ist nicht ganz neu, das haben wir letzten Sommer schon mal gesagt bekommen. Das hat aber nichts daran geändert, dass wir Facebook immer noch nutzen. Aber es gibt eine neue Studie dazu. Sebastian Sonntag aus der D-Radio Wissen Redaktion. Nochmal ganz kurz die Erkenntnis, dass Facebook unglücklich macht, ist nicht neu. Genau, die ist nicht neu. Im letzten Jahr hat das eine Studie herausgefunden, weil das, was unsere Freunde posten, uns tatsächlich eifersüchtig macht. Und wenn man sich so bei Facebook-Usern umhört, dann scheint da auch tatsächlich was dran zu sein. Ich wäre neidisch. Ich bin momentan urlaubsreif. Das löst bei mir zumindest erstmal Freude aus, dass er da ist und die Zeit genießt und natürlich auch ein bisschen Neid. Ich glaube, dann denke ich, gib nicht so damit an. Vielleicht ein bisschen Eifersucht, dass ich nicht auch da sitzen kann. Also, dass wir da so empfindlich reagieren, das liegt vor allem daran, dass wir mit unseren Facebook-Freunden uns ganz einfach vergleichen können. Viele kennen wir noch aus der Schule, der Uni, von der Arbeit. Die haben einen ähnlichen Lebensweg wie wir selbst und haben vielleicht sogar eine ähnliche Arbeit. Ja, und dann kommt schnell die Frage auf, warum kann sich der ein, zwei, dreimal diesen teuren Urlaub leisten oder ein schickes Auto oder woher hat er die Zeit, auf wirklich jede Party zu gehen, wenn man selbst irgendwie blöd am Schreibtisch sitzt. Das war eine Studie von der Humboldt-Universität und die haben insgesamt 600 Facebook-User befragt. Über ein Drittel hat angegeben, dass sie der Erfolg ihrer Freunde neidisch macht und mit ihrem eigenen Leben unzufriedener. Und das, obwohl den meisten Leuten schon bewusst ist, dass wir ja eher Fotos von positiven Ereignissen hochladen, die uns auch tendenziell eher gut aussehen lassen. Die neigen eher dazu, irgendwie immer die schöne Seite darzustellen, selbst wenn es ihnen nicht gut geht. Ich glaube, das macht jeder, dass man die Sachen, die man da online stellt, möglichst positiv rüberbringen will. Klar, man stellt schon Fotos, aber ich mache jetzt nicht mich glücklicher, als ich vielleicht in dem Moment bin. Egal, ob ich das bei Facebook sehe oder in der Zeitschrift oder auf dem Plakatwand, also kann man ja auf alles neidisch werden. Da kann ja auch eine Person neben mir stehen und so gut gelaunt sein wie der da und dann geht es der Person trotzdem nicht gut. Ja, man kann den Leuten ja nicht in den Kopf gucken. Auch im realen Leben binden wir nicht jedem auf die Nase, ob es uns jetzt wirklich gut geht oder ob wir vielleicht gerade nicht so richtig gut drauf ist. Bei Facebook ist allerdings noch einfacher, sich besser darzustellen, weil man ja immer nur so einen kleinen Ausschnitt aus dem Leben mitbekommt. Absolut. Ne? Jetzt haben wir über diese, also Neid halte ich mal so ein bisschen fest, macht uns irgendwie unglücklich, hat die Humboldt-Universität herausgefunden. Jetzt kommt aber Innsbruck, die Uni Innsbruck. Was sagen die? Die haben da tatsächlich noch einen zweiten Grund gefunden, warum uns Facebook unglücklich macht. Die haben versucht, mit 123 Testpersonen gemacht. Im ersten Versuch waren die Testpersonen auf Facebook unterwegs, sind da so rumgesurft und je länger sie bei Facebook waren, umso schlechter wurde ihre Laune. Und im zweiten Versuch haben sie dann die Testpersonen einfach mal nur so im Netz herumgeschickt, ohne Facebook zu öffnen. Das Ergebnis, die Leute, die nur so auf irgendwelchen Seiten im Netz herumsuchen, die hatten messbar bessere Laune. Als Grund gaben die Testpersonen an, dass sie die Zeit, die sie auf Facebook verbracht haben, als besonders sinnlos empfinden. Ändert allerdings nichts daran, dass wir uns immer wieder bei Facebook einloggen. Die Psychologen von der Uni Innsbruck erklären das damit, dass wir häufig nicht wissen, was uns glücklich oder was uns unglücklich macht. Aha, die Unwissenheit steht also über allem. Lange Verweildauer auf Facebook macht unglücklich und der Neid auf andere Posts. Sebastian Sonntag, vielen lieben Dank. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?